SWR 2 Dschungel. Heute mit Wolfgang Scherer. Und im Dschungel gibt es heute Sounds und Rhythmen, die an der Schnittstelle von Techno und Kunstmusik, von Avantgarde und Klangdesign hörbar werden. Neue elektronische Musik zwischen Kunst und Club, wo gerade noch das kollektive Taumeln regiert, die neue Musikszene aber immer schon mit einem Ohr mithört. Techno for Distinguished Taste. Sampler, Synthi und Sequencer, Computer, Filter, MSP, das immer leichter und preisgünstiger zu beschaffende Grundinstrumentarium der klassischen Technokultur mit seinen Spielarten der digitalen Klangverarbeitung eröffnet jungen Klangforschern die Möglichkeit, jenseits der großen Studios für elektronische Musik mit völlig neuen Sounds zu experimentieren. Waren die elektronischen Klangrecherchen der klassischen Avantgarde der 50er und 60er Jahre noch eine Sache von neuen Musikminderheiten und von Spezialfestivals mit geringer Akzeptanz, so hat die Techno-Bewegung mit ihrer Entfesselung des Tanzelements gleichsam die Wiederentdeckung von Körper und Rhythmus im Rave-Ritual, die elektronische Klanggestaltung auch einem größeren Publikum zugänglich gemacht. So hieß doch der freundliche, hilfsbereite Mann von der Küstenwache in der Fernsehkultserie Flipper. Porter Riggs, das sind aber auch die beiden deutschen Klangforscher Thomas Köhner und Andy Melwig, die das inzwischen überholte Modell Techno geschickt zwischen Club und Kunst hin und her navigieren, immer auf der Suche nach einer Synthese von Klang und Rhythmus. Das Duo arbeitet ohne gesampeltes Fremdmaterial, schreibt für jedes Stück eine besondere Software und entwickelt alles selbst im Dortmunder Tonstudio. Sequencer und Tiefpassfilter sind die wichtigsten Instrumente, mit denen Porter Riggs jene tiefen subsonischen Rhythmen generieren, die charakteristisch sind für ihren nautischen Unterwassersound aus rhythmisiertem Rauschen. Wie für viele junge Klangkünstler der Techno-Bewegung war auch für Porter Riggs die Begegnung mit der amerikanischen Minimal Music der 60er und 70er Jahre mit ihren stark repetitiven Rhythmen und Patterns prägend. Tatsächlich sind die Digital-Grooves der neueren elektronischen Tanzmusik kaum denkbar ohne die klassischen Verfahren und Techniken der repetitiven Musik, wie sie von Terry Riley, Steve Reich oder Philip Glass vor gut 30 Jahren entwickelt wurden. Sich ständig wiederholende, minimale Muster aus Klängen und Rhythmen zusammengesetzt, die sich immer neu überlagern und gegeneinander verschieben. Die Anfänge der Minimal Music boten Trance, Techno avant la lettre. Und was heute digitale Sampler und Laptop leisten, dafür mussten vor 30 Jahren noch archaische, analoge Tonbandgeräte und Bandschleifen herhalten. Phasenverschiebung, ein zentrales Verfahren der Minimal Music von Steve Reich, war nur möglich, wenn man zwei Tonbandgeräte mit den gleichen musikalischen Patterns, aber mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gleichzeitig laufen ließ. Steve Reichs legendäres Stück Piano Phase für zwei Klaviere von 1967 überträgt nun genau dieses Prinzip der zwei unterschiedlich schnell abspielenden Tonbandschleifen auf das Spiel zweier Pianisten. Piano Phase von Steve Reich. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die DJs und Soundvirtuosen des Post-Techno diesen Klassiker der Minimal Music für sich entdeckten und Reichs Werke, übrigens mit ausdrücklicher Einwilligung des Komponisten, nach allen Regeln der digitalen Klangkunst remixten. Piano Phase, Reich remixed von Matt Wynn. Thank you. Piano Face von Steve Reich, remixed von Matt Wynn. Genau mit diesem Effekt der Phasenverschiebung, die dann entsteht, wenn zum Beispiel zwei Tonbandschleifen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und also nicht mehr synchron, sondern asynchron laufen, spielt das Material, das Andy Melvick von Porter Riggs für seine Solo-CD Async Sense abgemischt hat. Minimale zeitliche Verschiebungen, jetzt computergeneriert und rechnergesteuert, treiben das klassische Phase-Shifting der historischen Minimal Music auf die Spitze. Andy Melvick von Porter Ricks war das mit Drifting von der CD Async Sense. Mit extrem reduzierten, abstrakt-minimalistischen Patterns arbeitet auch der Berliner Klangkünstler Frank Brettschneider alias Komet. In seinen kühlen und komprimierten Miniaturen, die an einem modularen, computergestützten Synthesizer-System und in einer von Zufall und Experiment geprägten Arbeitsweise entstehen, gewinnen eingefahrene rhythmische Techno-Patterns eine neue ästhetische Qualität. Minimal Techno dieser Machart, der die Verbindung zur Ästhetik des Minimalismus eher über das Prinzip der Reduktion sucht, ist eine klare Absage an die bombastischen Soundorgien und Klanggewitter der traditionellen Raves, aber auch ein Einspruch gegen das modische Diktat, dass alles irgendwann Pop werden muss. Clicks and Cuts von Frank Brettschneider. Der Wiener Elektronikkünstler Kurt Duka geht mit seinen Reduktionen noch einen Schritt weiter. Er reduziert nicht den Klangbombast des klassischen Rave-Techno auf minimale abstrakte Patterns wie Frank Brettschneider, sondern er nimmt sich mit seiner Minimalistic Mood Music gleich einen Soundarchitekten wie Richard Wagner vor. Switched on Wagner und der Walkürenritt hört sich dann so an. Thank you. Wagner remixt von Kurt Duka. Es versteht sich von selbst, dass die Klangkünstler der aktuellen New Electronica-Szene auch und gerade den Anschluss an die Pioniere der klassischen elektroakustischen und der elektronischen Musik suchen. Tonbandgeräte, analoge Bandschleifen, Filter, Ringmodulatoren, ein Perkussionsensemble sowie eine Hammond-Orgel hat etwa der norwegische Komponist Arne Nordheim in seinem Werk Colorazione von 1968 eingesetzt. Hier wurden die Signale des Live-Ensembles aufgezeichnet, gefiltert und mit einer Verzögerung, einem Delay von 15 Sekunden wieder zugespielt. Das Ganze wurde dann wieder aufgenommen, wieder gefiltert und noch einmal zugespielt und so fort. In Colorazione begegnet also das heute schon klassische Setting der sogenannten Live-Elektronik. Nordheim Transforms, so heißt die gerade bei dem bemerkenswerten norwegischen Label Rune Grammophon erschienene CD mit Arbeiten der beiden norwegischen Elektronikkünstler Biosphere und Deathprod, die sich mit Nordheims Werken auseinandersetzen. Nordheim Transformed oder Nordheim Remixed, das sind Annäherungen an seine Klangwelten im Zeichen von Ambient und Techno. Sie transportieren das Werk mit sanften Rhythmen aus dem Konzertsaal auf den Dancefloor. Ein Ausschnitt aus Colorazione von dem norwegischen Komponisten Arne Nordheim. Mit der Remix-Version von Biosphere und Deathbrot wird auch spröde 60er-Jahre-Elektronik tanzbar. Biosphere und Deathbrot remixen Arne Nordheim. Matt Wynn remixt Steve Reich und Kurt Duka remixt Richard Wagner. Und kein anderer als der heute 73-jährige Franzose Pierre Henry, seit den 40er Jahren ein Pionier der elektronischen Musik, der schon 1950 mit mehreren Plattenspielern und verschiedenen Effektgeräten auf der Bühne stand, Pierre Henry hat 1989 ausgerechnet eine imaginäre 10. Sinfonie von Beethoven zusammengemixt. Heute gilt der Klangbastler Pierre Henry, der inzwischen wie ein Popstar vermarktet wird, als Urvater der Love Parade und als Pate des Samplings. Und wer in der New Electronica-Szene etwas auf sich hält, der bezieht sich auf seine Werke. Wen wundert's da, dass kürzlich die seit langem gar nicht mehr erhältliche Single Psyche Rock von Pierre Henry aus dem Jahre 1967 auf Platz 1 der deutschen Dance-Charts gestiegen ist. Avantgarde in der Hitparade und Psyche Rock von Pierre Henry, remixed von William Orbit und Marc Ducasse, heute im Dschungel. Das war's für heute im Dschungel. Clicks and Cuts und Noise und Signals aus der aktuellen New Electronica Szene. Am Mikrofon war Wolfgang Scherer.